Hey Freaks! Hey. Hier bin ich wieder und heute mache ich ein Video zum Thema Feminismus. Ah, sehr gut. Nach dem letzten Erklärungsversuch von Herrn Buchinger kann es ja eigentlich nur besser werden. Vielleicht bekommen wir ja diesmal mehr als halbgare Argumente und unzählige Logiksprünge. Beziehungsweise darüber, warum Feminismus wichtig ist und warum Feminismus gut für uns alle ist. Ah, nicht schon wieder. Ja, vorweg will ich einmal sagen, dass Feminismus nichts mit Männerhass zu tun hat oder damit zu tun hat, Frauen anderen Geschlechtern überzuordnen oder irgendwie Frauen als etwas Besseres zu betrachten. Ich hoffe, die Aussage, dass der Feminismus Frauen anderen Geschlechtern nicht überordnen möchte, war nur ein Versprecher. Garantiert meinst du Geschlecht im Singular, denn wie der überwältigende Berg an empirischen Daten aus der biologischen Forschung zeigt, gibt es nur zwei Geschlechter, nämlich das männliche und das weibliche. Aber das weißt du natürlich. Ja? Es gibt zwar in der Tat einen geringen Anteil an ja, Frauen, die sich selber als Feministinnen bezeichnen und die tatsächlich ziemlich männerfeindlich teilweise rüberkommen. Einen geringen Anteil? Wie viele meinst du und woher weißt du das? Und was sollen diese Anführungszeichen bei dem Wort Feministin? Moment, stopp. Hört ihr das auch? Oder die ja, irgendwie meinen, als Frau wären sie etwas Besseres oder die teilweise auch transfeindlich sind oder gerade auch als Transmann habe ich das teilweise erlebt in ja, scheinbar feministischen Kreisen. Scheinbar. Und schon wieder Anführungszeichen? Du machst doch nicht ernsthaft das, was ich vermute, was du vorhast. Das hat mit Feminismus nichts zu tun. Ich sage das jetzt am Anfang direkt einfach, weil halt dieser Vorwurf immer wieder kommt, dass Feminismus irgendwie Männerfeindlichkeit ist oder dass das auch eine Form von Sexismus ist, aber das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Quatsch. Wer sowas macht, kann kein echter Feminist sein. Und kein echter Katholik würde jemals Sex vor der Ehe haben. Und kein Mitglied der Religion des Friedens würde jemals eine gewaltsame Tat verüben. Moment mal. Weil zu behaupten, Feminismus wäre irgendwie ja, Sexismus oder irgendwie radikale Männerfeindlichkeit ist genauso wie zu behaupten, Islam ist gleich IS oder irgendwas anderes. Ah, in Ordnung. Männerfeindlichkeit hat also nichts mit Feminismus zu tun. Niemals, wirklich niemals hat es eine selbsternannte Feministin gegeben, die männerfeindliche Aussagen getätigt hat. Niemals. Und wenn, dann war das keine echte Feministin. Und die hat auch kein Manifest geschrieben, in dem zum Mord an Männern aufgerufen wird. Never, ever. Das sind dann also vermutlich alles Hochstapler, Betrüger und Schlangenölhändler. Die waren dann aber offenbar so effektiv, dass sie bei den echten Feministinnen einen hohen Stellenwert haben. Also klar gibt es immer Idioten, die irgendeine Bewegung nicht ganz verstehen und daraus irgendeine Ideologie machen, aber das heißt nicht, dass Feminismus im Kern so ist. Ich glaube, du bist etwas verwirrt. Der Feminismus ist per Definition eine Ideologie, da er ein System von Grundeinstellungen und Wertungen präsentiert, die letztendlich in einer Weltanschauung und einer politischen Theorie resultieren. Oder kommen diese Informationen auch nur von den nicht echten Feministinnen? Denn was ist Feminismus? Feminismus bedeutet einfach die Gleichstellung aller Geschlechter. Ursprünglich war damit die Gleichstellung von Männern und Frauen gemeint. Mittlerweile weiß man oder hat man anerkannt, dass es mehr Geschlechter als nur männlich und weiblich gibt. Ich meine, schon allein biologisch gibt es mehr Geschlechter. Alarm! Alarm! Erst ein paar Minuten im Video und schon die absolute Tiefe erreicht. Es schockiert mich wirklich, wie häufig ich diese unwissende und ignorante Behauptung lese oder höre, und es zeugt von einem völligen Unverständnis von Biologie. Dabei könnte man das mit einer kurzen Google-Suche oder dem Blick in ein Lehrbuch von jetzt auf gleich aus der Welt schaffen. Und lernt man das heute nicht mehr im Biologieunterricht während der Schulzeit? Ich versuche mich kurz zu fassen. Nein, es gibt biologisch gesehen nicht mehr als zwei Geschlechter. Es gibt männlich und weiblich. Wir können seit den 80er Jahren auch genau bestimmen, wie die männliche oder weibliche Geschlechtsdifferenzierung bei Säugetieren zustande kommt. Und das Wissen darüber macht es vollkommen unmöglich, dass es ein drittes oder sogar noch mehr Geschlechter geben kann. Wie kann ich mir da so sicher sein? Ganz einfach, weil es das SRY-Gen gibt. Oder ausgeschrieben, Sex Determining Region of Y Gene. Und auf Deutsch, geschlechtbestimmende Region auf dem Y-Chromosom. Dieses Gen kodiert für den hoden determinierenden Faktor, auch TDF genannt. Und dieser bestimmt während der Embryonalentwicklung, ob eine männliche oder eine weibliche Geschlechtsdifferenzierung eingeleitet wird. Entweder TDF ist vorhanden, dann wird der Embryo männlich, oder er ist nicht vorhanden, dann wird der Embryo weiblich. Es gibt nichts dazwischen und TDF kann auch nicht nur halb vorhanden sein, entweder männlich oder weiblich. Das ist wissenschaftlicher Fakt. Und was die geschlechtliche Identität angibt, gibt es natürlich viel, viel mehr, weil unser Gehirn sehr komplex ist. Jein. Geschlechteridentität ist ein schwammiger Begriff. Was wir wissen ist, dass Individuen sich nicht entweder nur als Mann oder als Frau fühlen können, sondern sich auch auf einem Gradienten dazwischen befinden können. Das bedeutet aber nicht, dass eine Zwischenform ein neues Geschlecht darstellt. Die Zweiteilung bzw. Dichotomie bleibt auch hier bestehen. Und ja, unser Gehirn ist komplex, womit du vermutlich auf neurale Plastizität anspielst. Aber auch diese Plastizität ist nicht in der Lage, ein drittes Geschlecht zu erzeugen. Sorry, aber das ist Stand der Wissenschaft. Wenn das nicht in dein Weltbild passt, dann ist das natürlich blöd. Aber die Realität wird sich nicht deinen Wünschen anpassen. Damit musst du klarkommen. Ja, also Feminismus bedeutet die Gleichstellung, die politische, soziale, rechtliche Gleichstellung aller Geschlechter. Achtung, Achtung, Erde an Person mit Hut. Die rechtliche Gleichstellung der Frau ist schon seit Jahrzehnten erreicht. Over. Und was meinst du mit politischer und sozialer Gleichstellung? Den Gender Pay Gap? Dass die Mehrheit der Politiker männlich ist? Hier habe ich ein paar andere Schlagworte für dich. Vielleicht solltest du dich erst einmal damit beschäftigen. Warum heißt das Ganze Feminismus? Ganz einfach deswegen, weil Frauen diejenigen sind, die am meisten durch das Patriarchat unterdrückt werden und am meisten darunter leiden. Das mysteriöse Patriarchat. Man kann es weder hören, noch sehen, noch fühlen. Trotzdem ist es überall und durchdringt alle Strukturen der Gesellschaft. Und natürlich leiden Frauen da am meisten drunter. Und vom Feminismus profitieren alle Frauen. Okay, ich bin gespannt, inwiefern. Lass mich raten, du wirst nicht erklären, wie alle Frauen davon profitieren. Habe ich recht? In unserer Gesellschaft ist es immer noch so, dass Männlichkeit als etwas Besseres angesehen wird als Weiblichkeit und dass Weiblichkeit ganz oft mit Schwäche verbunden wird. Na komm schon, du musst mir zumindest irgendetwas geben, mit dem ich arbeiten kann. Also eine Frau, die besonders feminin und weiblich ist, hat es oft schwer, sich durchzusetzen, hat es oft schwer, ernst genommen zu werden, hat es oft schwer, auf gleicher Ebene gleichberechtigt mit Männern zu kommunizieren. Und dadurch ist es oft so, dass sogar weibliche Frauen durch das Patriarchat gezwungen sind, besonders maskulin und männlich aufzutreten. Also dass du versuchst schon gar nicht, mit deinen Aussagen zu belegen, oder? Typisch maskuline Frauen können natürlich vom Feminismus profitieren, denn sie stehen nicht unter dem Druck, irgendwelche Geschlechterrollen zu erfüllen. Sie müssen sich auch nicht irgendeinem scheinbaren weiblichen Ideal anpassen, um als attraktiv zu gelten, sondern sie können genauso sein, wie sie sind. Ja, das klingt ja alles wunderbar. Nur ist Attraktivität und deren Wahrnehmung nicht etwas, das durch gesellschaftliche Einflüsse verändert werden kann. Denn eine große Zahl an Studien zeigt, dass das, was Männer oder Frauen als attraktiv wahrnehmen, kulturübergreifend einem sehr ähnlichen Muster folgt. Und das ist genau das, was wir heute generell als attraktiv ansehen. Weibliche Männer oder männliche Frauen fallen da leider durch das Raster. Was nicht bedeutet, dass es nicht im Einzelfall doch als attraktiv empfunden werden kann. Dazu braucht es aber keinen Feminismus, denn der ändert an unseren biologischen, angeborenen Wahrnehmungsfiltern herzlich wenig. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Männer. Ein Mann muss sich nicht dafür schämen, wenn er scheinbar feminine Eigenschaften erfüllt. Und ein Mann muss auch nicht versuchen, besonders maskulin zu sein, um seine Männlichkeit zu bestätigen. Auf der anderen Seite muss ein Mann, der viele männliche Klischees erfüllt, keine Angst haben, als Macho-Arsch dazustehen. Tja, damit kommen wir wieder zu unserem anfänglichen Problem der echten Feministen zurück. Ein weit verbreitetes Bild in feministischen Zirkeln ist es, dass cis-heteronormative, weiße Männer kein Anrecht darauf haben, ihre männlichen Verhaltensweisen nach außen leben zu können, ohne dafür Repressalien zu erhalten. Denn das nennt man dann Macho-Verhalten, Mansplaining oder Toxic Masculinity. Sicherlich alles Begriffe, die von nicht echten Feministen und Feministinnen erfunden wurden, nicht wahr? Und wie war das doch gleich? Was ist die Reaktion von Feministinnen, wenn Männer auch nur den Anschein von Emotionalität zeigen? Genauso ist das auch bei Beziehungsstrukturen. Eine Gesellschaft, die eben keine klassischen Rollenbilder mehr kennt, kennt auch keine klassische Beziehungsstruktur und jeder kann die Beziehung führen, die er möchte. Das kann inzwischen auch schon jeder. Und jeder kann die Rolle übernehmen oder die Rollenbilder erfüllen, die er selber eben hat. Da ist es egal, ob man als Mann arbeiten geht oder ob man sich zu Hause um die Kinder und den Haushalt kümmert. Genauso wie es egal ist, ob man als Frau arbeiten geht oder zu Hause ist und sich um den Haushalt kümmert. Es ist egal, ob man als Mann mit einem Mann oder mit einer Frau zusammen ist. Es ist egal, was man für Klamotten trägt, was man für eine Frisur hat. Es ist egal, wie man sich verhält, wie man redet, wie man auftritt. Man kann einfach so sein, wie man möchte. Und es wird nicht bewertet. Es wird weder als positiv noch als negativ bewertet. Aha. Jetzt kommen wir also zum Kern der Sache. Du willst, dass es nicht bewertet wird? Tja, erneut viel Glück dabei. Instinktive Wertung, Ersteindrücke, Schubladendenken, all das wird sich auch nicht durch den Feminismus ändern lassen. Und unabhängig davon, was soll das für eine Welt sein, in der niemand mehr irgendjemanden bewerten kann, weder positiv noch negativ, klingt wie der feuchte Traum jedes Postmodernisten. Uah. What are your thoughts on this momentous occasion? Your neutralness? I have no strong feelings one way or the other. Männer verdienen im Schnitt immer noch mehr als Frauen. Ha, der perfekte Zeitpunkt, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Einfach mal meine Videos über den Gender Pay Gap anschauen. Mehr sage ich dazu nicht. Frauen ist es immer noch schwierig, Führungspositionen zu erhalten. Es gibt immer noch eine Frauenquote, die leider immer noch notwendig ist. Und es ist eigentlich schade, dass es Frauenquoten geben muss. Leider immer noch. Und das ist ja auch nur eine Übergangslösung. Aber leider ist es immer noch notwendig. Und das zeigt ja, dass immer noch viel getan werden muss. Erinnert mich an, die Kommentare unter den Artikeln über Feminismus zeigen, dass Feminismus immer noch notwendig ist. Mit anderen Worten, das ist ein Zirkelschluss. Frauenquoten sind notwendig, weil noch viel getan werden muss, und weil noch viel getan werden muss, sind Frauenquoten notwendig. Nein, ein Beleg dafür, dass Frauenquoten notwendig sind, muss separat erbracht werden. Aber der fehlt, ähnlich wie beim Gender Pay Gap, noch immer. Aber Feminismus ist eben auch wichtig für diejenigen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren. Denn der moderne Feminismus kämpft ja eben für eine Gleichstellung und auch Anerkennung aller Geschlechter. Es gibt nur zwei Geschlechter. Und auch dafür, dass man eben in seiner Identität, ja wie ich schon gesagt habe, anerkannt wird und so wahrgenommen wird und so leben kann, wie man sich eben fühlt. Egal, ob man jetzt genderfluid, genderqueer, agender, bigender oder wie auch immer ist. I sexually identify as an attack helicopter. If you can't accept me, you are a heliphobe. And you need to check your vehicle privilege. Alles klar, Apache. Selbst wenn du dich als Kampfhubschrauber identifizieren möchtest, nur zu. Das ist den meisten Menschen herzlich egal. Aber bitte versuch nicht, dem Ganzen einen wissenschaftlichen Anstrich zu verleihen und so eine Fantasie zu legitimieren. Es ist nicht korrekt, es ist nicht Teil des biologischen Kanons und daran wird sich auch in naher Zukunft nichts ändern. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand, egal ob Männer oder Frauen, für ihre Weiblichkeit schämen müssen. Ich möchte nicht, dass Frauen ihren Körper bedecken müssen und sich verstecken müssen, weil sie Angst haben, belästigt zu werden. Ich möchte, dass jeder einfach genauso sein kann, wie er will. Ich möchte nicht, dass Männlichkeit als etwas Abstoßendes und Negatives gesehen wird. Ich möchte nicht, dass Weiblichkeit mit Schwäche assoziiert wird. Jetzt mal abseits der ganzen Antagonisierung. Hierbei muss ich dir Anerkennung entgegenbringen. Und dein Statement zeigt hier meiner Meinung nach auch ganz klar, dass dein Herz am richtigen Fleck ist. Ich stimme dir vollkommen dabei zu, dass jeder Mensch sein Leben nach seinen Vorstellungen leben soll, solange er damit niemand anderen in seinen Freiheiten einschränkt. Wenn du diese Meinung vertrittst, dann bist du aber leider mit dem Feminismus an der falschen Stelle. Und nur so als Tipp nebenbei, man kann sich auch für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzen, ohne dass man Teil einer Gruppierung oder Ideologie sein muss. Und ich persönlich möchte unabhängig von meinem Geschlecht entscheiden können, was ich für einen Job habe und was ich für eine Beziehung führe. Und das möchte ich auch für alle anderen Menschen um mich herum und das möchte ich später vielleicht auch mal für meine Kinder. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, deswegen ist Feminismus wichtig für uns alle. Warum musstest du das jetzt am Ende nochmal so rumreißen? Dabei hätte man das doch so schön beenden können. Ich kann nur hoffen, dass sich deine Perspektive im Laufe der Zeit noch ändern wird und du dann deine jetzige Haltung kritisch hinterfragen wirst. Ideologie führt zu Dogma und Dogma führt dich nicht nach vorne, sondern in eine Zeit, die wir alle hinter uns lassen sollten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst. Gerne könnt ihr auf meinem Blog vorbeischauen, Link dafür in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Rant.